Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Gottfried Semper, der war ein Superstar unter den Architekten im 19. Jahrhundert. Eine besondere Vorliebe hatte er für sinnenfrohe, opulente Dekors. Die Semperoper in Dresden trägt seinen Namen. Noch ein paar Minuten. Und dann öffnet sich der schwere, in kräftigen Farben leuchtende Schmuckvorhang mit der geflügelten Frauenfigur in der Mitte. Im prunkvollen Halbrund des Zuschauerraums erlischt die festliche Beleuchtung in der Sächsischen Staatsoper Dresden. Erwartungsvoller Blick auf die Bühne. Es wird still. Allabendlich verzaubern Künstlerensemble und Bühnentechniker die Opernbesucher. Eingebunden in die jahrhundertelange Musiktheatertradition der berühmten Semperoper, eines der schönsten Opernhäuser Europas. Sie ist heute benannt nach Gottfried Semper, weil er tatsächlich der Architekt für die beiden Bauten gewesen ist, die an dieser Stelle errichtet wurden, als Hoftheater noch, in der Kombination von Sprechtheater und Opernhaus. Dass es überhaupt die heutige Semperoper in dieser Form gibt, liegt daran, dass das erste Hoftheater 1869 abgebrannt ist und dann unter völlig neuen Bedingungen eben neu errichtet werden musste, auch nach völlig neuen Plänen. Aber es war in beiden Fällen Gottfried Semper. Zusammen mit dem Bau der Semper-Gemäldegalerie, die heute noch in Dresden am Zwinger steht, machte ihn der Bau des Hoftheaters in den 1830er Jahren europaweit bekannt. Er war einer der bedeutendsten Architekten des sogenannten Historismus im 19. Jahrhundert. Man kann wirklich von einem europäischen Architekten reden. Und er ist vor allen Dingen deswegen so hochbedeutend, weil er auch als Schriftsteller, als Theoretiker von außerordentlicher Bedeutung gewesen ist. Wohl derjenige Architekt in der gesamten Weltgeschichte, der am stärksten als intellektueller Kopf auch gewirkt hat. Professor Henrik Karge, Kunst- und Architekturhistoriker an der Technischen Universität Dresden, hat über Gottfried Semper geforscht und dessen gesammelte Schriften herausgegeben. Gottfried Semper wird am 29. November 1803 als fünftes von 8 Kindern in Hamburg-Altona geboren. Gottfried wächst in gutbürgerlichen Verhältnissen auf und studiert 1823 zunächst in Göttingen Geschichtswissenschaft und Mathematik. 2 Jahre später schreibt er sich an der Kunstakademie in München für Architektur ein und hört Vorträge bei Friedrich Gärtner. Als er nach einem Duell nach Paris fliehen muss, lernt und arbeitet er in der französischen Metropole im Atelier von Franz Christian Gau, einem renommierten Architekten aus dem Rheinland. Gau wird sein Lehrer und Vorbild. In dieser Pariser Zeit erlebt Semper, der ein begeisterter Republikaner ist, auch die Julirevolution 1830, den Aufstand des Bürgertums gegen Adel und König. Vor allem aber verschreibt er sich der Architektur. Auf einer 3-jährigen Reise nach Sizilien und Griechenland studiert er ausgiebig die klassische Baukunst der Antike. Sie prägt in Deutschland den Zeitgeist und wird noch immer von Johann Joachim Winckelmann beeinflusst, dem Begründer des deutschen Klassizismus. Auch für Semper bleibt die klassische Antike wichtig. Aber sie einfach nur nachahmen, ist seine Sache nicht. Wir haben das übrig gebliebene, entseelte Knochengebäude alter Kunst für etwas Ganzes und Lebendes angesehen und es so, wie wir es fanden, nachzuahmen, für gut befunden. Weit entfernt das Wesentliche der Antike aufzusuchen, brachten wir in geistloser Nachäfferei jene Mammutsknochen erstorbener Vorzeit ganz in dem Zustande, wie wir sie fanden, für unsere ärmlichen Bedürfnisse in Anwendung. Mit seiner Schrift »Vorläufige Bemerkungen über bemalte Architektur und Plastik bei den Alten« klingt sich Semper in die wichtigste Kunstdebatte der 1830er Jahre ein, den Polychromiestreit. Waren die klassischen Bauten nun ursprünglich weiß oder bunt bemalt? Was aus älterer Zeit griechischer Skulptur erhalten ist, war alles gemalt. An den Bas-Reliefs der attischen Monumente zeigt sich überall die Farbenkruste, und in den Falten der Gewänder findet man die reine, unversetzte Farbe, meistens grün und violett, weil Farben gewählt wurden, die an Friesen mit dem Blau des Hintergrundes und der Farbe des Körpers kontrastierten. Aber auch Gold und Bronze waren hier an ihrem Platze. Zudem plädiert Semper, und diese Grundeinstellung vertritt er zeitlebens, für eine Kontinuität der Epochen. Das heißt, dass man sich eben nicht auf eine einzelne Epoche wie die kanonische Antike allein zurückbesinnen sollte. Stattdessen meinte er, dass das Leben in der heutigen Zeit, also der damaligen Gegenwart des 19. Jahrhunderts, nicht denkbar war ohne all die Erfahrungen sämtlicher Jahrhunderte, die seither verstrichen waren, dass man aus allen Epochen zu lernen hätte, um eben sozusagen eine neue Architektur dann auch des 19. Jahrhunderts zu entwickeln. Sempers Polemik erfährt Kritik, aber auch Lob. Etwa vom einflussreichen Architekt des preußischen Königs, Karl Friedrich Schinkel. Empfehlungen von Schinkel und Gau haben Gewicht. Am 17. Mai 1834 beruft das sächsische Innenministerium den gerade mal 30-Jährigen zum Professor der Architektur. Er wird auch unmittelbarer Vorstand und erster Lehrer der Bauschule an der Dresdner Kunstakademie. Hier lehrt Semper die nächsten 15 Jahre und wirkt als Architekt. Dresden wird damals zu einem mitteleuropäischen Zentrum der Kultur. Das Königreich Sachsen bekommt 1831 eine neue Verfassung und ist nun eine konstitutionelle Monarchie. Mit dem Beitritt zum Deutschen Zollverein erlebt es einen enormen Industrialisierungsprozess. Einen Aufschwung bei der Textilherstellung, dem Maschinenbau, der chemischen Industrie, dem Bau von Dampflokomotiven. Das Bürgertum erstarkt und schafft sich, noch vor der Märzrevolution 1848, eine rege gesellige Vereinskultur. Musiker, Literaten, Künstler, alles, was in der Stadt Rang und Namen hat, ist im Sächsischen Kunstverein, auch Semper. An der Kunstakademie entwirft, gestaltet und reorganisiert Semper die Ausbildung. Die jungen Architekturstudenten arbeiten nun in dem Gauschen Ateliersystem. Vor allem praktisch, zu den besten Zeiten des Tages. Zudem plagt ihn, wie er an seine Mutter schreibt, ein unbegrenzter Ehrgeiz. Er baut und baut. Semper-Bauten entstehen in Dresden. Das Materni-Hospital, die Synagoge, auch großbürgerliche opulente Villen, wie etwa die Villa Rosa für den Bankier Martin Wilhelm Oppenheim. Alles im Stil der italienischen Frührenaissance des 16. Jahrhunderts, die Semper fasziniert. Italienische Palazzi als Repräsentation für das aufstrebende Großbürgertum. Sein Glanzstück aber ist der Theaterbau. Am 12. April 1841 öffnet mit Karl Maria von Webers Jubelouvertüre und Goethes Torquato Tasso das neue Hoftheater. Der König macht Semper zum Ritter des Zivilverdienstordens und gewährt ihm einen Freiplatz in der Parterre-Loge Nummer 2. Es ist eigentlich der erste bedeutende Bau der Neorenaissance in Deutschland. Indem er eben sich auf diese Renaissance-Epoche bezog, hat er in diesem Theaterbau versucht, eine lebensvollere Architektur zu realisieren, als es die kühlen klassizistischen Bauten der Zeit vorher getan hatten. Ein gewisser Bezug zur Antike ist dennoch da. Also die Grundform ist etwa mit dem Marcellus-Theater in Rom vergleichbar, aus der römischen Epoche. Wahrgenommen wird dies weit über Deutschland hinaus als Fanal einer Neuerung. Wie die Architekturhistorikerin Heidrun Laudel schreibt, legt Semper in den 40 Jahren seines Schaffens 7 Entwürfe für Theater vor. Als Stätten monumentaler Festlichkeit. Unter anderem eines in Rio de Janeiro und eines in München für ein monumentales Richard-Wagner-Festspielhaus. Beide Projekte werden nicht verwirklicht. Das Bauvorhaben in München fällt 1848 den politischen Wirren und der Abdankung des bayerischen Königs Ludwig I. zum Opfer. Realisiert hingegen wird das Burgtheater am Ring in Wien. Sempers schaffensreiche Zeit in Dresden endet jäh. Auch in der sächsischen Hauptstadt forderten die Bürger 1848-49 mehr politische Rechte, wie Versammlungs- und Pressefreiheit. Semper ist in den revolutionären Tagen auf der Seite der Aufständischen und im Mai 1849 vorne mit dabei beim Barrikadenbau. Nachdem sächsische und preußische Militärverbände den Aufstand niedergeschlagen hatten, wird es für Semper gefährlich. Der Professor der Baukunst, Gottfried Semper von hier, ist wegen Hochverrats und Aufruhrs anhängigen Untersuchungen wesentlich beteiligt. Da derselbe nicht zu erlangen gewesen ist, werden alle Polizeidienststellen ersucht, Sempern zu verhaften. Semper, der geachtete Architekt des Dresdner Hofes und einflussreiche Architekturprofessor der Akademie, wird nun als Individuum steckbrieflich gesucht. Er muss fliehen. Mein Auftreten war die eiserne Konsequenz der so oft von mir laut ausgesprochenen Überzeugungen, schreibt er auf der Flucht verbittert, aber stolz an seine Frau Bertha. Sie musste er allein mit den 6 Kindern zurücklassen. Damit beginnen 6 Jahre Exil, die vor allem am Anfang entbehrungsreich sind. Erst verschlägt es ihn nach Paris, 1850 dann nach London. Auch in den maßgeblichen Intellektuellen und Künstlerkreisen fühlt er sich nicht gerade wie ein Architekt célèbre. Der berühmte Architekt ist dort bloß ein arbeitssuchender Exilant. Mit kleineren Bauaufträgen verdingt er sich. Aber die Mitarbeit ist untergeordnet, wie er in einem Brief an seinen Bruder klagt. Dabei verkaufe ich nicht bloß meine Hand, sondern auch meine Ideen, auf deren Autorschaft ich verzichten muss. Immerhin erhält er Aufträge zur Gestaltung von 4 Länderbereichen in der Great Exhibition. Die erste Weltausstellung 1851 in London ist das herausragende Ereignis der Epoche. Hier, in Europas größter Industriemacht, präsentiert sich die Moderne. Auf 93.000 Quadratmetern kann das Publikum Kunstgewerbeprodukte aus aller Welt bestaunen. Henrik Karge. In einem Bau, der absolut revolutionär gewesen ist, nämlich Joseph Paxtons Crystal Palace, einem reinen Funktionsbau, der aber doch eine ganz neue Ästhetik auch brachte, indem er die Form eines Gewächshauses, also Eisenstützen und Glas dazwischen, sonst nichts, diese Art Gewächshausarchitektur nun ins gigantische Format vergrößerte und damit einen riesigen Ausstellungsbau dann auch schuf, in dem die gesamte nun auch wirklich Weltwirtschaft nun auf einen Schlag mit all den Produkten erkennbar war. All das muss ein Kulturschock, aber auch eine Inspiration für Semper gewesen sein. Dünne Eisenspitzen und Glas, das ist für Semper nicht die Architektur der Zukunft. Kraftvolle Stützen sollten es bei einem Bauwerk schon sein. Semper ist ein kritischer Geist, streitbar, scharfzüngig, doch mit trockenem norddeutschen Humor. Wegen seiner Brillanz als Intellektueller, als Denker wird er unter den Architekten sehr geschätzt und auch von Zeitgenossen wie Friedrich Nietzsche oder Richard Wagner. Scharfsichtig analysiert er die damaligen gesellschaftlichen Entwicklungen. Er hat bemerkt, wie sehr der Weltmarkt inzwischen das Geschehen auch bestimmt, dass in früheren Zeiten Erfindungen nur aufgrund sozusagen der Not der Menschen immer getätigt wurden. Das war so eine seiner Thesen, dass nun aber die Neuerung darin besteht, dass der Markt selber Bedürfnisse schafft und die Menschen dann erst das Gefühl haben, sie brauchen die Dinge, die genau der Markt dann so benötigt. Also diese Eigendynamik des Marktes wurde von ihm sehr präzise bereits erfasst und dass die Kunst davon eben auch nicht frei ist. In seiner Londoner Zeit legt er auch die gedanklichen Grundlagen für sein Hauptwerk, der Stil. Es ist beeinflusst von der Kunstgewerbebewegung des englischen Arts and Crafts Movement sowie seiner Dozententätigkeit an der Londoner Staatlichen Akademie für Design. Eines wird deutlich: Semper sieht die Architektur eng verbunden mit der Gestaltung von Einrichtungsgegenständen, also von Keramiken, Metallgegenständen, Textilien. 1855 siedelt Semper nach Zürich um. Sein Freund Richard Wagner hatte ihn aus der Schweiz heraus auf eine Professur am neu gegründeten Polytechnikum hingewiesen. Semper übernimmt den Lehrstuhl als Architekturprofessor auf Lebenszeit. Mit dieser finanziellen Sicherheit im Rücken kann er nun endlich seine Familie zu sich holen. Den erhofften Wirkungskreis als Baumeister findet er auch hier nicht. Neben kleineren Bauvorhaben leitet er die Grundplanung der Polytechnischen Hochschule auf der Anhöhe über der Stadt Zürich und lässt nach seinen Ideen das Rathaus in Winterthur bauen. Die Eidgenossenschaft Schweiz ist zwar das politisch fortschrittlichste Gebiet in Europa, aber die sogenannte Vielregiererei ist Semper zuwider. Umständliche Genehmigungsprozeduren, die Kontaktpflege mit Schweizer Lokalmatadoren sowie mühsam ausgehandelte Budgetrichtlinien sind nicht Sempers Sache. Er denkt in universalgeschichtlichen Dimensionen. Der schlimmste, despotischste Fürst und der fanatischste Papst tut mehr für die Kunst als ein Freistaat. Auch wenn er selbst relativ selten zum praktischen Bauen kam, einflussreich und nachhaltig ist seine Wirkung als Lehrer. In Zürich entsteht eine Semper-Schule mit einer ganzen Generation junger, später namhafter Architekten, die viele Bauten in der Schweiz in seinem Stil planen. Seine Energie beansprucht in den Züricher Jahren vor allem das Verfassen seines 1000 Seiten dicken Hauptwerkes. Titel: Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder praktische Ästhetik. Ein Handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreunde und erscheint in zwei Bänden, 1860 und 1863. Es sind Werke, die tief in die Geschichte zurückblicken, bis sozusagen in die Urkulturen der Menschheit hinein, über alle Epochen hinweg, über viele Weltregionen, also auch das Assyrische, Ägyptische, der Ferne Osten spielt da eine Rolle. All das wird sozusagen mit eingebunden. Er verfolgt dabei eine Art Gestaltungslehre der Menschheit. Man könnte sagen, es ist wie eine Art Grundgesetz dessen, wie menschliche Kreativität funktionieren kann. Ihm geht es darum, zu unterscheiden, einmal, was ist kulturell geprägt, indem wie Menschen etwas gestalten, aber was sind dann auch die Bedingungen, die die Materialien, die die Aufgaben stellen, indem etwa Keramik ganz andere Bedingungen stellt als die Metallotechnik und Textilien wiederum ganz eigene, wie Reihungen von Ornamenten in einer Kette oder in einer Fläche jeweils ganz andere Aufgaben stellt und auch jeweils verschiedene, je nachdem, um welche Aufträge es sich handelt. Hier zeigt sich Semper als umfassend gebildeter Kunsttheoretiker und Designhistoriker. Er stellt eine Bekleidungstheorie auf, in der die Textilkunst primär sein soll. Sie habe die frühesten Kulturen geprägt, in denen zum Beispiel Matten als Raumumkleidung gewählt wurden. Damit revolutioniert er, wie Henrik Kage meint, das bis dahin bestimmende Grundgesetz der Architekten, gerade der klassizistischen à la Schinkel. Ihnen geht es vor allem um die Grundkonstruktion, die Außenmauern, und sie betrachten Ornament und Dekor nur als etwas Zusätzliches, weniger Notwendiges. Semper dagegen empfand die Konstruktion nur als ein Gerüst, das irgendwie zwar notwendig ist, was aber nicht die Grundgestaltung ist. Denn er ging davon aus, dass der Mensch sich das schafft, was seine Umgebung prägt. Und seit den frühesten Kulturen sind das die Oberflächen der Wände gewesen. Ob das nun textile Matten waren oder eben die farbliche Gestaltung von Wänden. Also er sah die Wandoberfläche als eine im Grunde genommen textile Grundlage an für bildliche und ornamentale Gestaltung. Und das war für ihn das Wesentliche. Man könnte ihn somit fast als den ersten Innenarchitekten seiner Zeit bezeichnen. Denn er entwickelt eine Psychologie des Raums. Darin setzt er sich mit Farben, Mustern, Gegenständen, Teppichen, Wandbehängen auseinander. Einem Umfeld, in dem sich der Mensch wohlfühlt. Aber der Architekt will natürlich auch bauen. Die Gelegenheit ergibt sich für ihn nach mehreren Gutachtertätigkeiten im kaiserlichen Wien. Dort hat man große Pläne. Man will die städtische Ringstraße mit großbürgerlichen Palästen und Residenzen ausbauen. Kaiser Franz Josef I. beauftragt den Grand Seigneur der Architektur aus Zürich mit dem Gesamtentwurf für Museen der kaiserlichen Kunstsammlungen. So zieht der 68-jährige Semper 1871 nach Wien zu seiner Tochter, nachdem in Zürich einige Jahre zuvor seine Frau Bertha gestorben war. In Zusammenarbeit mit dem österreichischen Architekten Karl von Hasenauer entsteht in den folgenden Jahren ein riesiges imperiales Kaiserforum mit den kunsthistorischen und naturhistorischen Hofmuseen vor der Wiener Hofburg sowie das Burgtheater an der Ringstraße. Allerdings ist diese Kooperation nicht frei von urheberrechtlichen Streitigkeiten. Doch 1876 kann Semper seine Arbeit am Wiener Projekt vollenden. Sowohl die Wiener Bauten wie auch das zweite Hoftheater in Dresden beeindrucken durch prunkvolle Treppenhäuser mit dicken Marmorsäulen, riesige Lüster, farbig gestaltete Decken, große dekorative Opulenz. Gemäß Sempers Theorie, Dekor und Architektur gehören zusammen. Henrik Karge über Sempers Stil der späten Jahre. Wie ich kürzlich festgestellt habe an seinen Schriften, hat er in dieser Zeit besonders die französische Architektur der Zeit Ludwigs des 14., also etwa das Schloss von Versailles oder die Galerie d'Apollon im Louvre, sehr geschätzt, wo auch bereits wie eine Art Gesamtkunstwerk eine Raumform mit Plastik, mit Malerei, alles das zu einer Großwirkung zusammengebracht wurde. Und das ist ganz deutlich bei der sogenannten Semperoper in Dresden, die auch in diesem Sinne eben wiederhergestellt worden ist, oder beim Kunsthistorischen Museum in Wien mit dem riesigen Treppenhaus, das tatsächlich große repräsentative Eindrücke, die geradezu auf die Sinnlichkeit, die sinnliche Wahrnehmung des Menschen abzielen, dass das ganz stark dort hervorgehoben worden ist. Nach über 40 Jahren künstlerischen Schaffens und einem ereignisreichen Leben in mehreren Ländern und an mehreren Orten ist Sempers Gesundheit erschöpft. 1879 stirbt er auf einer Reise in Rom und wird auf dem protestantischen Friedhof an der Cestius-Pyramide beigesetzt. Semper hat gebaut, gelehrt, Theorien verfasst, geschrieben. Sein Einfluss hält bis heute an. Während die klassische Moderne im Zuge der Bauhauszeit wenig mit dem dekorativen Historismus eines Gottfried Sempers anzufangen wusste, entdeckt die zeitgenössische Architektur den Architekten aus dem 19. Jahrhundert neu. Professor Henrik Karge. Da spielt aufgrund der neuen Designmöglichkeiten mit Computern, die ganzen digitalen Gestaltungen, machen das eigentlich Konstruktive nicht mehr so wichtig. Dagegen sind Gestaltungen von Oberflächen, wie man etwa Wände von Gebäuden, die man heutzutage mit Filmen bespielen kann, mit Bilder spielen, ganz andere Rollen jetzt wieder bei Oberflächen von Bauwerken, einfach weil die technischen Möglichkeiten da auch weitergegangen sind. Da merkt man auf einmal, wie diese freie Gestaltung auch von Fassaden, von Oberflächen wieder dort ein Fundament finden in dem, was Gottfried Semper bereits in seiner Bekleidungstheorie entwickelt hatte. Im Grunde genommen, ohne dass die heutigen Architekten meist an Semper denken würden, haben sie eigentlich ein Fundament bereits in den Gedanken aus dem 19. Jahrhundert, die Semper bereits geäußert hatte. Sie hörten Gottfried Semper, Architekt und Revolutionär, eine Würdigung von Renate Kiesewetter. Es sprachen Rahel Comtes, Christian Baumann und Peter Weiß. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Dorit Kreisel. Redaktion Petra Herrmann. Eine Sendung von Radio Wissen.